träumen mein Heimatland. Fallendes Laub, der Wind bläst kälter, Winterfeld ein härter als ich je gekannt. Was wir da blieb. Ich weiter ins Ungewisse und denke an dich nur.